Aufgabe 44. Das Beste für mich dieses Jahr war, dass ich meinen Job gekündigt und etwas Eigenes aufgebaut habe. Ich war früher in einem Restaurant als Köchin angestellt. Das war am Anfang ganz gut, aber dann wurde die Stimmung dort immer schlechter. Da dachte ich mir, komm, das kannst du allein besser. Jetzt habe ich einen eigenen kleinen italienischen Imbiss, der läuft super. Mittags kommen immer Angestellte aus den Büros in der Gegend, da habe ich viele Stammkunden, die jeden Tag kommen.